The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Folge 4 vom Face of Death Podcast. Ich begrüße euch alle recht herzlich, bedanke mich fürs Zuhören schon mal an der Stelle und ich hoffe, dass ich am anderen Ende der Leitung den Hatti finde. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend, mein Lieber, na, alles klar? Wir werden immer später. Ja, du hörst ja die Glocken läuten schon, ne? Ja, das hatten wir beim letzten Mal schon. Also das fanden wir irgendwie ganz nett. Also irgendwer hat mich auch angeschrieben, er fand das irgendwie ganz nett mit dem Glocken. So, ja, wir haben es jetzt, was haben wir es, gleich 21:30 oder fast 21.30 Uhr. Und ja, da kann man dann schon mal ein bisschen die Glocken läuten lassen, ne? Ja, wir freuen uns natürlich über ganz, ganz viele Hörer und ganz, ganz viel Feedback, so nenne ich es einfach mal. Und ja, da sollten wir vielleicht einfach mal mit einsteigen mit dem Feedback. Und da hast du als Podcast-Werbeplattform einen Podcast aufgetan, der uns irgendwie erwähnt hat. Da kannst du vielleicht besser was zu sagen. Ja, wir sind erwähnt worden vom Metacast. Das ist der Martin, der Philipp und der Jan, die machen einen sehr schönen, ja, so ein Personal Dreier-Podcast zu dritt über Technik, über, ja, wie viele andere das auch machen, Gott und die Welt. Sehr schön, sehr nett gemacht und die haben uns erwähnt in ihrer Folge 52, genau. Die Folge heißt Psycho und da sage ich an der Stelle ganz recht herzlichen Dank dafür. Ja, auch von meiner Stelle ganz, ganz lieben Dank. Ich habe da auch reingehört in den Podcast. Ist natürlich interessant, wenn du beim Podcast erwähnt wirst. Folge 52 war das, glaube ich, ne? Richtig, ja. Ja, und man muss natürlich dazu sagen, wenn man einen Twitter-Follower hat, der eine vierstellige Zahl an Twitter-Followern hat und dann Werbung für unseren Podcast macht und dann auch über und auch uns bei Twitter erwähnt, dann stehe ich am nächsten Morgen auf und habe fast 90 E-Mails, was unseren Twitter-Account betrifft. Und zwar, es ist was passiert bei der letzten Folge, wie wir beide gerade live aufgenommen haben, hat der liebe der Butler hat uns irgendwie bei Twitter erwähnt und ja, der hat also wirklich sehr, sehr viele Follower und die haben wir dazu, wir haben natürlich auch eine Menge neue Follower vom Butler bekommen und auch an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an den Butler, der scheint auch unseren Podcast zu hören und ja, da freuen wir uns natürlich drüber, ne Klaus? Oh ja, das freut mich außerordentlich, ja, sehr, sehr schön. Ja, wir sollten vielleicht jetzt mal in die Kommentare einsteigen. Wir haben auch so ein bisschen Feedback bekommen, was es die Kommentare betrifft. Und man hat uns gesagt, okay, das ist ganz schön mit den Kommentaren, aber wenn ihr so viele Kommentare alle einzeln besprecht oder so, ja, das wird dann vielleicht ein bisschen viel und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, dann fassen wir das einfach mal so ein bisschen zusammen, denke ich einfach, oder? Das wird das Beste sein an der Stelle. Ja, die Kommentare stehen ja auf dem Blog. Also wer die im Wortlaut genau lesen will, der kann ja da mal reinschauen einfach. Ja, wir haben zwei Audiokommentare bekommen. Wir haben ja gesagt im letzten Podcast oder wir haben ja angeboten, dass wir eine DVD verlosen von unserem letzten Fall, von der etwas unglücklich dargestellten Black Dahlia. gibt es ja auch einen Spielfilm und ja, wir haben dazu zwei Audiokommentare bekommen und einer der Audiokommentatoren, die spielen wir später ein, hat gesagt, er möchte nicht an der Verlosung teilnehmen und somit haben wir auch sofort einen Gewinner und das ist der liebe Daniel vom Brombeerfalter, der hat die DVD gewonnen, die werden wir dir natürlich in den nächsten Tagen zuschicken, durch die Feiertage wird es ein bisschen länger dauern, aber wir hören erstmal in den Audiokommentar rein. Ja, hallo lieber Hatti und lieber Klaus, hier ist der Daniel vom Brombeerfalter und natürlich beteilige ich mich gerne an dem Gewinnspiel für die DVD, denn so wie ihr den Fall präsentiert habt, klingt es wirklich unheimlich spannend. Also das muss ich auch sagen, mir gefällt euer Podcast ausgesprochen gut. Das ist wirklich schön recherchiert, schön präsentiert, ohne jetzt zu sehr in das Reich der Fantasie und der Mutmaßungen abzuschweifen. Also das finde ich ganz großartig und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tja, Klaus, was sagst du denn da? Der Brombeerfalter. Vielen Dank. Ja, danke, Daniel. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ja, und herzlichen Glückwunsch zur DVD. Bin ich gespannt, ob sie dir gefällt. Ja, wir haben sie schon gesehen. Wir werden mal nicht spoilern. Nein, nein, auf keinen Fall. Wir haben ja auch schon einen neuen Fall für die nächste Folge. Klaus weiß das noch gar nicht, da gibt's einen Film zu. Achso, hast du da schon so weit vorgeschaut schon? Ja, okay. ich muss dazu mal gucken. Laut Beschreibung des Films hat es nicht wirklich was mit dem Fall zu tun. Mal gucken, ob es interessant ist. Okay, ja. Das betrifft aber Folge 5, nicht die heutige Folge. Nee, richtig, ganz genau. Ja. Ja, wir kommen aber noch zur letzten Folge. Wir hatten ja wie immer unser Krimi-Rätsel am Ende. Und zwar haben wir eine Menge Kommentare dazu bekommen, nicht Audiokommentare. Und zwar 4 richtige Antworten, und zwar vom Isopode und auch vom Daniel, der hat dann auch nochmal geschrieben, vom David und vom Sustical, die haben alle die richtige Lösung gefunden. Dann haben wir noch einen Kommentar vom Arne bekommen, der hat sich ein bisschen vertippt bei der Lösung und ja, vielleicht möchte der Klaus ja mal auflösen, was denn die richtige Lösung war, wenn man nicht schon in die Kommentare geguckt hat, weil im Laufe des Tages haben wir ja die Kommentare heute freigeschaltet. Gut, die Frage war ja, geisteskranker Gourmet, trotz Knoblauch und Thymian wollte das gut abgehangene Hauptgericht nicht recht munden und ja, die meisten haben es richtig gehabt. Es geht um Armin Maives. Also jahrelang hat Armin Maives, geboren 1961, bereits kannibalistische Neigungen verspürt und im Internet nach potenziellen Opfern gesucht. Im März 2001 traf er sich schließlich mit dem 4 Jahre älteren Bernd Jürgen Armando Brandes, der hat einen unheimlich langen Namen, in seinem Haus in Rothenburg. Und mit Zustimmung des Opfers trennte er diesem den Penis ab, den die Männer anschließend zu verspeisen versuchten. Ja, ich glaube, den Rest erspare ich uns an der Stelle. Ich glaube, das ist einer auch der sehr, sehr bekannten Kriminalfälle. Ich muss dazu aber sagen, 15 Jahre erst. Ich wusste gar nicht, ich habe gedacht, das ist schon länger her, aber 15 Jahre, ne? Ja, ist erst 15 Jahre, ja. Ja. Der Kannibale von Rothenburg. Das ist richtig. Ja. Das wäre und ist die richtige Antwort. Ja. Ja, heute haben wir auch wieder ein Rätsel am Ende unseres Falls. Da habe ich mir persönlich passend zu dem Fall ein anderes Rätsel ausgesucht. Ja, wenn man den Titel gelesen hat, dann weiß man auch, warum. Aber bevor wir zum aktuellen Fall kommen, haben wir natürlich noch einen Audiokommentar von einem etwas verstörten Vater bekommen. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Hallo aus dem hohen Norden, hier ist der Sönke. Als ich eure letzte Folge gehört habe, höre ich plötzlich einen Kommentar von Nele. Da wäre ich ja fast gegen den Baum gefahren. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, dass sie jetzt bei euch eigenständig und ganz alleine einfach so Kommentare schreibt. Aber wie gesagt, sie hat da richtig Bock auf euren Podcast. Und die Geschichten sind zwar gruselig und blutig, aber ich glaube, auch mit ihren 15 Jahren kann sie selbst entscheiden, was sie sich anhört oder auch nicht. Mich persönlich interessiert das Thema eigentlich so gut wie gar nicht. Mich reizt nur die Aufmachung und eure Stimmen, wie ihr das rüberbringt und so weiter. Wobei, da hatte ihr ja mittlerweile in fast jedem Podcast zu hören ist. Naja, wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde sowieso bald die Geocaching-Podcasts abbestellen oder aus dem Catcher schmeißen. Ihr habt über den Marc Benecke berichtet. Den durfte ich mal auf einer Fortbildung beruflich kennenlernen. Der Typ ist echt cool. Der hat die ganze Zeit referiert mit einer großen Kakerlake auf der Schulter. Und dann lief die ihm mal über seine tätowierten Arme und dann lief sie wieder nach oben und dann hat er sich die auf die andere Schulter gesetzt. Das war echt ein Running Gag. Der Mensch, der hat was drauf. Der weiß, was er sagt. Ich hoffe, dass ihr den irgendwann für euch gewinnen könnt. Dann habt ihr über Leichengeruch gesprochen und ob ein Hund den nach vielen Jahren noch wittern kann. Also ich kann euch garantieren, dass Leichengeruch in Holzdielen eingezogen nur sehr schwer wegzukriegen sind. Ich vermute mal, dass der einzige Weg, das loszuwerden, ein Ozongerät ist. Und ein guter Hund kann mit Sicherheit riechen, dass da noch was war, auch nach vielen Jahren. Okay, was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Ich möchte keine DVD gewinnen. Ach ja, und bei eurer Verabschiedung, das fand ich auch lustig, wo ihr sagt, passt auf euch auf. Wie gesagt, mein Angebot steht. Tschüss. der Auftragskiller. Ja, es tut mir leid, lieber Sönke, dass du mich so oft hörst, aber man kann mich auch in kleinen Portionen genießen. Ja, du hast den Marc Benecke angesprochen. Wenn ich es nicht vergesse, ich habe seine Frau vor mir liegen. Ich hoffe, ich vergesse es nachher beim Fall nicht. Ich habe nämlich hier die Lydia Benecke liegen. Das ist, glaube ich, seine Ex-Frau. Und die ist Kriminalpsychologin. Und da habe ich ein Buch. Aber da komme ich dann vielleicht während des Falls drauf. Mal gucken, wenn es passt. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall hier mal hingelegt und es liegt hier vor mir. Es heißt Auf dünnem Eis, Psychologen des Bösen. Das liegt hier vor meiner Nase. Und wenn es passt, werde ich es mal einstreuen. Ja, möchten wir in den Fall einsteigen, Klaus? Bist du bereit? Ich wäre soweit, ja. Okay. Wir begeben uns in das Jahr 1981 nach Halle-Neustadt, eine Stadt in der ehemaligen DDR. Hier spielt sich einer der bekanntesten Fälle der Kriminalgeschichte der DDR ab. Der sogenannte Kreuzworträtselmord, auch Kreuzworträtselfall genannt, wurde durch Schriftanalysen aufgeklärt. Aber hören wir doch erst einmal in den Fall hinein. Im Jahr 1964 wird im mitteldeutschen Chemiegebiet eine neue Stadt gebaut. Halle-Neustadt, im Volksmund auch Hanoi genannt. Geplant für bis zu 110.000 Einwohner, der sozialistische Traum von glücklichen Menschen in einer glücklichen Stadt. Hier verschwindet am 15. Januar 1981 der 7-jährige Lars Bense nach einem Kinobesuch spurlos. Gegen 18 Uhr melden die Eltern von Lars Bense ihren Sohn als vermisst. Polizei und freiwillige Helfer beginnen sofort mit der Suche nach dem kleinen Jungen. Routinemäßig werden zunächst alle Kellerräume im unmittelbaren Wohngebiet der Familie durchsucht. Der sozialistische Großplattenbau bot viele Versteckmöglichkeiten für spielende Kinder. Es gab lange, unübersichtliche Flure mit Abstellkammern, verwirrenden Treppenhäusern und unterirdischen Leitungs- und Versorgungsschächten. Die Suche quer durch die Stadt blieb erfolglos. 2 Wochen später findet der Streckenläufer Uwe Teuerkorn, damals 19 Jahre alt, an der Bahnstrecke Halle-Leipzig einen alten Reisekoffer im Schnee, der anscheinend aus einem fahrenden Zug geworfen worden war. Beim Öffnen des Koffers entdeckt er die in einer Plastiktüte verpackte Leiche des Jungen. Außerdem befanden sich im Koffer noch einige alte Zeitungen mit ausgefüllten Kreuzworträtseln. Die Obduktion ergab, dass der Junge sexuell missbraucht und mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen wurde. Die Leiche wies außerdem mehrere Einstichwunden im Oberkörper auf. Puh. Ja, da sind wir wieder, ne? Lustig ist es nicht. Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich ja mit solchen Themen im Vorfeld überhaupt nicht befasst. Also hattest du jemals von diesem Fall vorher gehört? Mir war der Fall vorher ganz unbekannt. Also mag vielleicht auch daran liegen, dass sich das Ganze in der damaligen DDR abgespielt hat. Da weiß ich gar nicht, wie da der Informationsfluss in den Westen damals dann war, zu dem Zeitpunkt. Also wir müssen dazu sagen, also bei diesem Fall, wir gucken ja immer ich sag mal, Wikipedia ist so die erste Adresse. Dann haben wir mittlerweile auch unsere kleinen Foren im Untergrund, wo wir umherschnüffeln oder so. Aber ich habe ja also regelmäßig Kontakt mit dir, was die unsere Ermittlung betrifft. Und du hast mir selber gesagt, du hast 3 bis 4 Mal die Doku geguckt. Ich habe sie mir 2 Mal angeguckt. Und also die Informationen, die wir euch jetzt liefern, ich behaupte einfach mal, bestimmt 90% sind aus der Doku, weil die Doku ist so gut und detailliert dargestellt. Also alles das findet man auch als Links im Internet, aber als Doku bei YouTube auch. Und da ist das wirklich so detailliert dargestellt. Deswegen empfehlen wir euch natürlich auch, die Doku zu gucken. Und es gibt natürlich auch ein Pendant zu unserem ARD-Tatort, eine Folge von Polizeiruf 110. Okay, das ist halt so spielfilmmäßig irgendwie abgedreht, ist aber auch schön anzugucken, aber die Doku empfehlen wir euch und da haben wir uns, sage ich mal, mehr oder weniger dran langgehangelt oder sage ich da was Falsches? Das ist genau so richtig, ja. Also gut, aber wir versuchen es halt etwas sachlicher. Ich finde, die Doku ist auch schon sehr emotional teilweise durch die Bilder, die dabei sind. Ja, es sind erstmal die Bilder. Ich meine, gut, es sind jetzt nicht so die brutalen Bilder wie beim letzten Fall der Black Dahlia. Es sind natürlich aber auch Zeitzeugen dabei, Verwandte, glaube ich, und Eltern sind dabei. Natürlich auch Kommissare, die mit solchen Geschichten sonst nichts zu tun haben. Und die haben natürlich auch in der Doku gerade über den angesprochenen Koffer berichtet. Und das gibt es so, glaube ich, auch nicht immer. Man hat ja, also um jetzt mal in die Ermittlung einzusteigen, man hat den Koffer öffentlich ausgestellt. Und das war ein Koffer aus, aus Hartpappe. Ja, und es war so ein Standardprodukt, so ein Massenprodukt. Und genauso wie diese Plastiktüte, die in diesem Koffer war, das war auch so ein Massenprodukt, was es tausendfach in irgendwelchen Läden gab. Man hat in dieser Plastiktüte also Bettdecken verkauft und das war auch so ein Massenprodukt. Und das war jetzt natürlich jetzt nicht so der Anstoß für die Ermittler, wo man sagen könnte, okay, das können wir greifen, auch wenn wir jetzt diesen Koffer ausgestellt haben. Ich glaube, das war so ein öffentlich, das war, ein kleiner Kiosk, ich kann mich nicht mehr so ganz, das war, glaube ich, ein kleiner Kiosk und neben dem Kiosk war so irgendwie so ein leerstehendes Räumchen, da haben sie diesen Koffer ausgestellt. Das ist schon mal gruselig, weil wenn man weiß, okay, da hat ein Kind drin gelegen. Und man hat sich dann ja mehr oder weniger dann auch an diese Kreuzworträtsel geklammert. Ja, letzten Endes waren die Kreuzworträtsel die einzige Spur, die noch geblieben ist, weil sowohl der Koffer halt, wie du, glaube ich, schon gesagt hast, Massenware war einfach. Also den hast du wahrscheinlich in jedem zweiten Haushalt gefunden. Und die Plastiktüte, da ist gesagt, das ist halt irgendwie eine Verpackung gewesen von so einer Bettdecke, die man wohl auch an jeder Ecke kaufen konnte. Also wirklich nichts Signifikantes, wo du jetzt irgendwo hättest was von ableiten können. Also was bleibt, sind die Kreuzworträtsel und was man dann gemacht hat. Und das war wohl einzigartig und ist, glaube ich, immer noch einzigartig. Man hat nur über die Schriftproben, die man hatte, in diesen Kreuzworträtsel angefangen und versucht, den Täter zu finden. Und das Ganze lief dann so ab, dass die Ermittler losgegangen sind, also wirklich von Haustür zu Haustür und haben bei den Leuten sogenannte Schriftproben angefordert, beziehungsweise auch direkt mitgenommen. Ne? Also wirklich zu den Leuten rein, haben sich da bei denen an den Tisch gesetzt und haben gesagt, so, wir haben hier so einen Text, den schreiben Sie jetzt bitte mal handschriftlich ab. Und damit wollen wir dann versuchen rauszufinden, ob der Täter sich hier innerhalb von Halle Neustadt noch aufhält. Und die sogenannten individuellen Schreibleistungen, die von der Volkspolizei halt eingesammelt wurden, waren halt auch ganz prägnant dafür, dass man also im Vorfeld wohl, ich weiß nicht, wie sie, man nennt sie da wahrscheinlich Schriftanalytiker oder so, haben halt im Vorfeld gesagt, die Schrift ist ein Schriftmerkmal einer Frau mittleren Alters. Man muss sich jetzt mal überlegen, wir sind im Jahre 1981, wir sind in der ehemaligen DDR, also man konnte im Jahre 1981 schon ganz klar sagen, dass es die Schrift einer Frau ist, mittleren Alters, und ja, und anhand dieser ganzen Schriftproben wurden also zig Dinge gemacht. Also es wurden sogar Kreuzworträtsel Preisausschreiben, so nenne ich es mal, ne, ins Netz gestellt, damals gab es ein, ja, veröffentlicht, um also mit Preisausschreiben, wo man Kreuzworträtsel ausfüllen muss, und hat diese ganzen Dinge ausgewertet, um anhand dieser Schreibleistung, die geliefert wurden, um da versucht zu bekommen, irgendwie in irgendeiner Weise ja, an einen Täter zu kommen, wobei man natürlich nicht weiß, ist jetzt derjenige oder diejenige der Täter. Und das Ganze hat sich dann 9 Monate hingezogen und man hat kein Ergebnis gefunden. Auf die Idee mit dem Kreuzworträtsel ist man ja dann gekommen, weil man festgestellt hat, dass dieser Text, den man den Leuten gegeben hat zum Abschreiben, dass der einfach viel zu lang war. Da haben die hochgerechnet, dass du so bis ja fast 2-2,5 Jahre gebraucht hätten, alleine um von jedem Bewohner in diesem Halle Neustadt überhaupt erstmal so eine Schriftprobe zu bekommen. Und deswegen hat man gesagt, ja, wir machen einfach ein Kreuzworträtsel und lassen die Leute das ausfüllen. Beziehungsweise, wie du auch schon gesagt hast, es war sogar in den Zeitschriften drin, irgendwie mit 10 Mark oder was konnte man da irgendwie gewinnen sogar. Also die haben da ein echtes Gewinnspiel draus gemacht, nur um an diese ganzen Schreibproben dran zu kommen. Mhm. Und was ich auch außerordentlich fand, die haben sogar im Altpapier gewühlt. Also die haben im Altpapier nach Kreuzworträtseln gesucht, um dann irgendwie zu hoffen, dass sie das dann zuordnen können zu den entsprechenden Wohnblöcken, um irgendwie an Informationen zu kommen, weil die einfach, ja, das haben wir schon öfter gehabt in den Fällen, die waren halt auch total erstmal aufgeschmissen, ne, weil sie überhaupt keinen Anhaltspunkt hatten, und in dem Fall auch wieder so, dass sie auch unheimlich unter öffentlichem Druck standen mit der ganzen Geschichte. Ja, die haben sich natürlich an jedem Strohhalm geklammert und versucht in irgendeiner Weise natürlich einen Täter zu finden, und man hat natürlich dann auch irgendwann mal ein Täterprofil erstellt, und das Ganze wurde erstellt an der Humboldt-Universität in Berlin, und zwar von dem Kriminalstatistiker Dr. Hans Giraud, so nenne ich ihn mal, hat das aufgestellt, und er hat, ja, also ich persönlich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, er hat 3 Möglichkeiten als Täterversion gemacht, und das kann eigentlich jeder sein. Also ein erwachsener Täter, Autoritätsperson wie Polizist, Lehrer oder wegen mir auch Pfarrer, steht da zwar nicht, oder uniformierte Person, die den Jungen zum freiwilligen Mitgehen bewegt hat. Das war die eine Version. Die zweite ist ein Bekannter oder Verwandter des Jungen. Und die dritte Version ist, sollte es sich um einen jüngeren Täter handeln, dann nur um den Jungen, also mit guter Überredung hat er veranlasst mitzugehen. Also die klassische Schokolade, der klassische Lolli oder so. Und das sind jetzt so drei Dinger. Ich wüsste jetzt nicht, dass es jetzt noch eine Zielgruppe gibt, die man dort nicht genannt hat, weil also für mich ist dieses Täterprofil, was dieser Dr. Hans Giraud da aufgestellt hat, völlig schwammig, weil er hat eigentlich jeden damit reingenommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich halte die 3 Täterversionen, nennen sie das, auch für sehr allgemein. Das sind so für mich auch so Allgemeinplätze irgendwie, ne? Also weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt jemanden von der Uni für braucht, ne? Also so eine Autoritätsperson wie Lehrer, Polizist, ja, okay. Dann bekannter Verwandter, da guckt man ja mal als erstes im Umfeld der Verwandten, wird ja meistens geguckt, und dann irgendeiner, der das Vertrauen der Kinder hat. Ich meine, wenn man sich die ich sag mal, die pädophilen Fälle aus der heutigen Zeit anguckt oder so, das sind ja meistens wirklich irgendwelche Leute, entweder aus der Verwandtschaft, der Klassiker, oder es sind halt irgendwelche Leute, die halt mit ihrer Überredungskunst versucht haben, die Kinder zu mitgehen, zu überreden und so. Von daher, wie du schon sagst, also das muss jetzt kein Doktor sein, das zu machen. Also da, das kann man auch als Autonormalverbraucher in irgendeiner Weise ja mal fokussieren, sage ich jetzt mal. Genauso sehe ich das auch. Was diesmal bei dem Fall ganz gut ist, wir können mal ein paar Zahlen hier mal auf den Tisch bringen, weil das sehr, sehr akribisch festgehalten worden ist damals von den leitenden Ermittlern. Was man dazu sagen muss, ist damals alles noch ohne Computer. Also die haben das wirklich noch in Akten alles erfasst und aufgeschrieben. Und insgesamt wurden 551.198 Schriftproben ausgewertet, also über eine halbe Million Schriftproben. 1.800 Befragungen und die Ermittler sichteten über 100.000 Personalakten, und zwar direkt da bei den großen Chemiefirmen, die da wo ums Eck waren. 250.000 Anträge für Personalausweise, 40.000 PKW-Anmeldungen wurden angeschaut. Und das Altpapier hatten wir schon. Das wird geschätzt auf gute 60 Tonnen Altpapier, die die Ermittler durchgewühlt haben, um irgendwie Hinweise zu finden, wer das damals gewesen sein könnte. Da merkt man echt mal wirklich, unter was für einem Druck die standen oder so. Wir haben uns ja vorhin erst noch drüber unterhalten. Es gibt eine, ich nenne es mal, kleine Anekdote zum Schmunzeln in der Doku. Der eine Ermittler hat zu seinem Vorgesetzten gesagt, wenn ich diesen Mörder finde, komme ich auf allen Vieren rückwärts in ihr Büro gekrochen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was die da alles an Akten durchgeguckt hätten, haben. Und jetzt, man sieht jetzt irgendwie, was da wirklich zu bearbeiten war. Ja, hat es natürlich wahrscheinlich lange gedauert, bis auf allen Vieren da angekrochen kommt oder so. Man muss auch dazu sagen, das haben wir jetzt gar nicht im Skript stehen, aber ich fand das eigentlich sehr schön. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch daran erinnerst. Man hat den Leuten, die diese Schriftproben oder diese ganzen Altpapiersachen ausgewertet haben oder diese Kreuzworträtsel ausgewertet haben, man hat denen schriftähnliche Proben untergejubelt, damit die so eine Art Erfolgserlebnis hatten, so, ah, das hier, das sieht so ähnlich aus, damit die halt nicht träge oder einschläfern wirken, dass man sagt, okay, dass die irgendwie noch voll bei der Sache sind. Ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast in der Doku, das haben die ja ganz klar gesagt, dass die da so, ich sag mal, so Placebos untergeworfen haben. Das habe ich auch so verstanden, ja, einerseits als Motivation und andererseits aber auch zur Kontrolle, ob denn überhaupt ein entsprechendes Schriftbild den Leuten überhaupt noch auffallen würde. Ja, genau, wie so ein Placebo, ne? Ja, wenn du da tagelang, sag ich mal so, immer und immer wieder das gleiche Kreuzworträtsel durchschaust in verschiedenen Schriften, da wirst du auch müde mit irgendwann. Ja, und wenn man mal überlegt, dass ein Kind an einem Bahnsteig in einem Koffer gepackt wurde, zwar nicht zerteilt wird und unter massivem Druck der Regierung wahrscheinlich auch steht, dann wird natürlich auch erwartet, dass man irgendwann mal zum Ziel kommt. Und ja, man kennt halt die ehemaligen Wohnblöcke oder heute auch noch die Wohnblöcke der ehemaligen DDR, diese Blocken, wie nennt man diese Plattenbau. Plattenbaugeschichten, ja. Oder so, die hatten ja stellenweise auch keine Hausnummern oder so, die wurden ja nur in Blocks eingeteilt. Und jetzt kommen wir zu dem besagten Block 398, weil dort hat man dann nämlich eine Frau G gefunden und da kann Klaus bestimmt was zu erzählen. Ja, die Frau G hat man leider in dem Block selber nicht gefunden, sondern sie wird als Frau G geführt, die ist Saisonarbeitskraft gewesen und zwar an der Ostsee, hat die gekellnert in einem Restaurant. Und da sieht man auch die Tragweite von diesen Ermittlungen, dass selbst Leute, die nicht zu Hause sind oder nicht zu Hause waren in dem Moment, die hat man versucht zu finden und hat auch da Schriftproben genommen. Das heißt, man hat sich mit den Polizeikräften an der Ostsee zusammengetan und hat diese Frau ausfindig gemacht und auch von ihr eine Schriftprobe angefordert. Die ist dann zurückgekommen nach Halle und das war genau die Schriftprobe, auf die die Ermittler nämlich gewartet haben. Da hat's dann gepasst. Da war dann, ja, zumindestens die Person gefunden, die die Kreuzworträtsel ausgefüllt hat. Und man ist aber auch sehr schnell dann sich einig gewesen, dass die Person, die die Kreuzworträtsel ausgefüllt hat, nicht zwingend auch der Täter sein muss. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben an der Ostsee direkt angerufen und halt gesagt, seht zu, dass ihr uns diese Frau an die Bahn kriegt. Und ja, auf der Dienststelle, beziehungsweise da in dem Restaurant, war die nicht mehr da. Die wollte nämlich gerade mit ihrer Tochter in Urlaub. Und dann wird erzählt, dass die noch in der gleichen Nacht haben sich die Ermittler ins Auto geschwungen. Und es war halt bekannt, dass die Mutter zu ihrer Tochter fahren wollte nach Potsdam und von da aus nach Werder. Und man hat die dann quasi kurz vorm Urlaub noch abgefangen und ja, mit nach Halle genommen zum Verhör. Ja, und im Gespräch mit der Frau G. hat man dann festgestellt, das kann nicht die Täterin sein. Und man hat auch die Tochter verhört und man ist dann schnell auf einen möglichen Täter gekommen, weil den Ermittlern klar war, die Schriftverursacherin und Täter müssen zwei verschiedene Leute sein. Und die Spur ist dann nach Friedrichsroda in Thüringen gelangt und da hat man ein neu gebautes Ferienheim der Gewerkschaft aufgesucht und dort arbeitete der 19-jährige Matthias S. als Hausmeister und das ist der Freund der Tochter von der Frau G. und der wird am 17. November 1981 an seinem Arbeitsplatz verhaftet und nach Halle gebracht. Und Lutz Riede, damals technischer Leiter, beschreibt Matthias S. als ruhiger, sachlich, teilweise sogar zurückgezogener Mensch ohne Auffälligkeiten, der bei seinen Kollegen und Chefs geachtet und anerkannt war. So, das merken wir uns gerade mal. Zurückhaltend, ruhig, sachlich. Und würdest du so einen Menschen als, ich sage es einfach mal ganz klar, als Psychopathen bezeichnen? Nee, würde ich nicht als. Und ich glaube, genau das ist aber das, was diese Sache immer so verzwickt dann auch macht, ne? Dass es oft Typen sind, denen du das nicht. Ja, du kannst es dem Menschen nicht ansehen. Du kannst ihn immer nur bis vor den Kopf gucken, sagt man so. Ne? Und ja, aber auf jeden Fall haben sie dann in der Vernehmung bis tief in die Nacht war es dann irgendwann so weit, dass dieser Matthias S. dann wohl zusammengebrochen ist und ja, er hat tatsächlich die Tat dann gestanden und zwar in allen Einzelheiten. Jetzt frage ich dich hier jetzt gleich, wollen wir die Einzelheiten komplett bekannt geben, die wir haben? Können wir machen. Ich möchte ganz kurz noch einen Einschnitt machen und zwar hatte ich ja gesagt eingehend, dass ich ein Buch erwähnen möchte. Das würde ich hier gerne mal einwerfen und zwar von der, das müssen wir noch verlinken, das habe ich nicht in den Shownotes mit reingepackt, von der Lydia Benecke auf dünnem Eis, Psychologie des Bösens und die ist wie gesagt Kriminalpsychologin und beschreibt genau in diesem Buch, was Psychopathen sind. Es gibt Listen dazu, wie die zu bezeichnen sind und so. Sie hat also sich auch mit Psychopathen unterhalten und es kommt da auch ganz schnell in dem Buch an dem Punkt, ich sag's mal ganz überspitzt, die Leute, die als Psychopathen bezeichnet sind, so wie man das immer so im Salopp sagt, das sind keine Psychopathen, genau so ein Mensch wie dieser Matthias S. mit seinen 19 Jahren, der nette Junge von dem an, das sind stellenweise wirklich die Psychopathen, die man nicht verachten sollte. Und ich habe mir das Buch mal gekauft. Ich habe Lydia Benecke in einem Podcast bei den Podcast-Kollegen von Hoaxilla mal gehört und die hatten gerade dieses Buch beworben und da habe ich mir das mal gekauft. Und das ist sehr spannend. Sie hat mittlerweile ein neues Buch rausgebracht, das heißt Sadisten. Das habe ich mir noch nicht angetan, aber auf dem Eis von Lydia Benecke, das kann ich gerade mal so passend empfehlen, das zu lesen. Dann kann man sich mal so einen Einblick schaffen, was Psychopathen sind. Warum ich diese Frau eigentlich erwähne, sie ist genauso wie ihr Ex-Mann ständig im Fernsehen präsent. Also wenn man irgendwie gerade aktuelle Fälle irgendwie im Fernsehen sieht oder so, greift man natürlich gerne auf irgendwelche Kriminalpsychologen zurück und solche Geschichten. Und ja, Lydia Benecke ist also sehr, sehr oft dort zu sehen. Ich weiß nicht, ob sie dir schon mal aufgefallen ist. Das ist eine ganz kleine, rothaarige, aber sie wird sehr, sehr oft bei solchen Fällen interviewt. Ist mir so nicht bekannt, aber das Buch klingt interessant für mich. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen dann, ja. Das kann ich dir gerne zuschicken. Ja, schauen wir mal. Wird ja jetzt nicht die Welt kosten wahrscheinlich. Ja, aber wir wollten ja mal auf die Einzelheiten eingehen, weil das ist dann schon ein bisschen psychopathisch. Deswegen wollte ich das mal so ein bisschen vorgreifen davor. Ja, was ist passiert, Klaus? Ja, wir haben hier Auszüge aus dem Protokoll, was der Matthias S. zu Protokoll gegeben hat in seinem Geständnis. Ich sage es vorab, es wird jetzt etwas unschön an der Stelle, weil er den Tathergang sehr detailliert beschreibt. Er gibt zu Protokoll, dass er den fremden Jungen vor dem Kino angesprochen und ihn mit Spielzeugautos gelockt habe. Dann sei er mit ihm auf direkten Weg in die Wohnung von Frau G. gegangen. Matthias S. wusste, dass seine Freundin um diese Zeit noch auf der Arbeit ist. In der Wohnung missbrauchte er den kleinen Jungen, betäubte ihn aus Angst vor Entdeckung durch Hammerschläge. Danach legte er ihn in die Badewanne und schlug ihm mit dem Hammer mehrfach auf den Hinterkopf. Da er immer noch Leben spürte, vollendete er die Tötung mit Messerstiche in die Herzgegend. Danach verpackte er den Jungen in einem Koffer. Die herumliegenden Zeitungen mit dem Kreuzworträtsel benutzte er als Filmmaterial. Er begab sich zum Zug nach Leipzig und während der Fahrt warf er den Koffer aus einem Zugfenster. Ich denke, das zeigt wirklich, wie abgrundtief schrecklich dieses ganze Ding der, ist. Wie gesagt, er wird halt von diesem Techniker als lieber, netter, ruhiger, zurückhaltender und ist im Kopf völlig krank und tötet dieses Kind auf brutalste Art und Weise. Und das ist, glaube ich, unser erster Fall, wo wir wirklich mal einen Mörder haben und oder einen Täter haben. Und der wird natürlich auch verurteilt. Dazu gab es eine Verhandlung. Im Sommer 82 wurde dann der Prozess halt gegen Matthias S. eröffnet. Und die Anklage lautete Mord mit sexuellem Missbrauch. Und der Klassiker ist natürlich schlechte Kindheit. Oder in seinem Fall hat er natürlich im Verlauf des Prozesses gesagt, er hatte ein traumatisches Kindheitserlebnis. Also ich bin kein Kriminalpsychologe oder so. Vielleicht könnte man mal gucken. Die Lydia Benecke, wie gesagt, ist mit Sicherheit auch für Interviews bereit. Dann könnte man natürlich mal fragen, werden solche Sachen oft genannt, traumatische Kindheitserlebnisse? Also meine persönliche Meinung ist ja dazu, ich weiß nicht, wie du das siehst, man will natürlich auch mit solchen Aussagen sein Strafmaß natürlich lindern. Also klassisch ist natürlich auch, ich war unter Drogeneinfluss, unter Alkoholeinfluss. Und traumatisches Kindheitserlebnis, das ist dann natürlich auch so der Klassiker, ich wurde geschlagen, ich wurde vergewaltigt von meinem Vater oder von meiner Mutter. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das ist dieser Ansatz auf Unzurechnungsfähigkeit in irgendeiner Form zu plädieren, um ja vielleicht anstatt Gefängnis irgendwo Psychiatrie. Was er halt angibt als traumatisches Erlebnis, ja, ist, dass gar nicht. Bei seinem Großvater auf dem Hof halt zusehen musste, wie der Opa damals die Schweine geschlachtet hat. Und seitdem hätte er wohl Tötungsfantasien. Gut, habe ich vorhin schon gesagt, du kannst in die Menschen nicht reingucken. Aber was halt auch rauskam dann bei der Gerichtsverhandlung, da haben sie die Freundin wohl auch verhört und die hat dann auch gesagt, also dass ihr aufgefallen ist, dass er schon auch sexuell ein bisschen gestört ist irgendwie. Weil nach ihrer Aussage konnte er nur mit ihr intim werden, wenn sie vorher Geschichten von kleinen Jungen erzählt hat. Und also da merkt man schon, also so ganz stimmt's da nicht. Ja, die Staatsanwaltschaft hat dann natürlich logischerweise lebenslange Freiheitsstrafe in der damaligen DDR beantragt, weil er zur Tatzeit erst 18 war. wurde dann natürlich im Jahre 91 nach der bundesdeutschen Staatsanwaltschaft eine Wiederaufnahme des Verfahrens genommen. Und zwar das Urteil vom 20. Mai 92 lautete wegen Mordes zwar erneut auf Höchststrafe, aber die Höchststrafe war dann halt nach Gesetz der Bundesrepublik Deutschland auf 10 Jahre festgesetzt, nicht lebenslänglich. Also ich glaube, lebenslänglich ist ja in Deutschland 15 Jahre. Das habe ich sowieso noch nie verstanden, weil lebenslänglich ist für mich lebenslänglich, nicht 15 Jahre. Und ja, viele Leute werden natürlich dann noch anschließend mit Zwangshaft oder wie sich das Ganze nennt. Und bei ihm war es dann halt einfach, dass man gesagt hat, okay, 10 Jahre geht er ins Gefängnis und danach Einweisung in eine Psychiatrie. Dann ist er ja eigentlich lebenslang weggesperrt, weil da kommen die, glaube ich, auch nie wieder raus. Weil wenn die da wieder rauskommen, also ich meine, ich bin kein Arzt oder kein Psychologe, also ich meine, wir haben in der heutigen Zeit und auch in den vergangenen Jahren immer wieder Wiederholungstäter. Wie oft hört man Freigänger, bla bla, Kind vergewaltigt, Kind ermordet und so. Also vielleicht sind die auch einfach intelligent genug und wissen ganz genau, wie die ihre Psychologen zu bescheißen haben. Wie gesagt, das ist alles nur Mutmaßung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, dieses Sicherheitsverwahrung habe ich da so im Kopf als Stichwort, was man öfter hört, ne? Lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Aber in dem Fall von Matthias S. ist es so, dass er im Jahre 1999 aus der Haft und auch aus der psychiatrischen Klinik entlassen worden ist. Er hat dann irgendwie noch ein betreutes Wohnen gemacht eine Zeit lang, ist dann mit seiner Frau und mit deren Sohn nach Magdeburg gezogen. Und dort verstarb er am 15. Januar 2013 im Alter von 50 Jahren nach schwerer Krankheit und ist wohl auch in Magdeburg auf dem Westfriedhof beigesetzt. So, ja, schwere Krankheit. Ja. Kann man davon später Strafe noch reden? Und dann ja, gut, was für eine Krankheit das war, weiß man nicht. Das wissen aber wir nicht. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, die ganzen Fälle, die wir schon hatten oder so, die ganzen Ermittler, die Staatsanwaltschaften und so, die lassen bei vielen alten Fällen irgendwie keine Ruhe. Weil nach dem Tod von Matthias S. Im Januar 94, jetzt muss man überlegen, 9 Jahre später, im Februar 2013, hat man ein Mordermittlungsverfahren gegen die damalige Freundin von Matthias S. eingeleitet. Weil sie in dem Buch, weil die hat nämlich ein Buch geschrieben, das werden wir auch mal verlinken, der Kreuzworträtselmord, sich so ein bisschen verstrickt hat, was sie als Aussage getroffen hat und in dem Buch, das passte nicht mit den Aussagen des Buches überein. Und von daher hat die Staatsanwaltschaft dann halt einfach wieder dieses Verfahren aufgegriffen. Und ja, aus Mangel an Beweisen hat man 2014 dann das Ganze wieder eingestellt. Also ja, da weiß dann auch keiner so genau, wie es denn wirklich war. Aber ich meine, er hat ja wirklich zugegeben, wie er das Kind getötet hat und so. Und ich weiß jetzt nicht, warum man da jetzt die damalige Freundin noch wieder mit reingezogen hatte. Man wollte ihr da ja mehr oder weniger dann die sogenannte Mittäterschaft anhängen. Aber wie gesagt, 2014 wurde es an Mangel an Beweisen eingestellt. Es war erst vor 2 Jahren. Das ist was ich jetzt bei dem Fall gelernt habe, dass die Mitwissenschaft oder Mittäterschaft genau wie Mord nicht verjährt im deutschen Rechtssystem. Das heißt, wenn du irgendwo die Finger mit drin gehabt hast und die kommen dir auf die Schliche, dann ist ganz egal, wie lang das her ist. Also das wusste ich auch noch nicht bis jetzt. Also dass du klar, wenn du Mittäter bist, belangt werden kannst, aber nur durchs Wissen, dass du weißt, mein in dem Fall ehemaliger Lebensgefährte hat damals ein Kind umgebracht und du sagst nichts und dann wird dir irgendwie nachgewiesen, dass du es aber doch gewusst hast zu dem Zeitpunkt, dann bist du fällig an der Stelle. Ja, das war für mich auch neu. Das ist wahrscheinlich ähnlich in der heutigen Zeit wie unterlassene Hilfeleistung. So in die Richtung wird das gehen. Wobei wie das mit Verjährung ist, weiß ich auch nicht. Ja, also wir haben diesmal einen Fall für euch gehabt, der genauso gruselig und schlimm ist wie die anderen Fälle, die wir auch hatten. Diesmal können wir euch, ich sag's mal in den Worten von der lieben Leni, ein Happy End liefern. Wir haben zumindest einen verurteilten Täter, der mittlerweile gestorben ist. Ob es ein Happy End ist, weiß man nicht. Ich meine, sobald irgendeine Person aus dem Leben geholt wird, auf so eine Art und Weise, ist das kein Happy End, aber zumindest wurde der entsprechende Täter so verurteilt, wie es nach deutschem Recht sein sollte. Abschließend möchte ich nur sagen, es hat mir mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, in diesem Fall zu recherchieren. Eine Doku zu sehen, den Polizeiruf 110, all das werden wir euch verlinken, das gibt's nämlich alles bei YouTube kostenlos und ich freue mich schon auf den nächsten Fall mit dem Klaus und dem sei zu diesem Fall das letzte Wort übergeben. Ja, ich würde also von einem Happy End würde ich hier auch nicht sprechen wollen an der Stelle, weil wenn man noch ein bisschen weiter schaut im Netz, es gibt noch einiges an Informationen auch über das Umfeld, was so passiert ist mit den Eltern des Opfers und auch mit den Eltern des Täters, weil beide Familien sind an dieser ganzen Geschichte komplett zerbrochen. Von alkoholkrank bis Selbstmord, da ist das ganze Spektrum dabei. Das darf man, glaube ich, auch immer nicht vergessen, dass da ja ganze Familien und auch Verwandte, Bekannte mit dranhängen an sowas dann. Also ja, Happy End, nein, aber Fall abgeschlossen. Ja, kommen wir zum Krimi-Rätsel der Woche oder der Folge. Ihr kennt das ja, dass der Klaus euch immer ein Krimi-Rätsel vorstellt und ich hatte einfach mal die Idee, passend zu dem jetzigen Fall, Kreuzworträtsel. Wir haben euch einfach mal ein Kreuzworträtsel passend zu unserem Podcast mal zur Verfügung gestellt. Der ist online downloadbar. Den könnt ihr euch runterladen. Wahrscheinlich werden die meisten Google nutzen, aber probiert es doch einfach mal ohne Google. Ihr kriegt ein Lösungswort und wenn ihr dieses Lösungswort raus habt, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Ein paar Stunden bevor wir die nächste Folge aufnehmen. Wir haben eigentlich vor, jetzt alle 2 Wochen dienstags aufzunehmen. Also heute in 2 Wochen werden wir die richtigen Lösungen natürlich freischalten. Und von meiner Seite her freue ich mich natürlich auch auf normale Kommentare, wenn ihr sagt, ich habe da keine Lust zum Rätseln. Und natürlich denke ich auch, wir freuen uns über Audiokommentare, oder nicht, Klaus? Ich freue mich über Kommentare, auf welchem Weg auch immer. Ja, das ist einfach schön, wenn man merkt, dass Leute sich damit auch beschäftigen und dass man auch vielleicht den anderen, ein oder anderen da ein bisschen mit ins Boot nimmt, was so alles so passiert. Ja. Das wäre sehr schön. Also ich kann ja ganz ehrlich sein an der Stelle. Ich habe das Kreuzworträtsel schon gelöst, aber ich sag's ganz ehrlich, ich habe es ohne Google nicht geschafft. Ja, ist auch schön. Das war zu schwierig für mich. Tja, jeder probiert einfach mal so ehrlich zu sich zu sein, wie er kann. Der nächste Fall steht schon fest. Ich habe mit Klaus vorhin schon darüber gesprochen. Ich habe gesehen, es gibt eine Doku über YouTube drüber. Und ich freue mich. Und wenn nichts dazwischen kommt, werden wir in 2 Wochen die nächste Folge aufnehmen. An dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, Klaus, es hat wieder Spaß gemacht, wenn man das so nennen darf, mit dir zu podcasten. Und ich sage einfach mal vielen Dank, macht's gut. Und passt auf euch auf. Tschüss. Genauso soll es sein. Servus zusammen. Case closed.